Tante Paula. Die war verheiratet in Münster mit Josef Sterneberg. Und dann wollte meine Mutter die Paula besuchen. Und Paula war nicht da, aber ihr Bruder, Fritz, mein Vater, ihr Bruder Fritz saß auf einer Kiste vor der Tür oben im Korridor und wartete, dass seine Schwester Paula wieder kam. Und meine Mutter Agnes Lichtenbäumer hat sich dann zu ihm auf die Kiste gesetzt. Und so fing die Liebe an.